und da eines Tages eine ansehnliche Gesellschaft versammelt war und alles ungeduldig dem Mahle entgegenharrte, da tänzelte er früher als sonst in den Festsaal hinein, ging mutigen Schrittes auf die geschmückte Tafel zu, um welche sich die Gäste gerade zum Platznehmen vereinigt hatten, ergriff mit kecken Fingern rasch und unbefangen einen, zwei, drei, vier Teller, versetzte sie mit geschicktem Ruck in wirbelnde Bewegung, hatte so vor der sprachlos verdutzt starrenden Versammlung sämtliche Teller ergriffen und in Bewegung gesetzt und sorgte nun mit Blitzesschnelle zugreifend dafür, dass keiner der kreisenden Teller seinen Tanz verlangsamte, dass sie aber andererseits im rasenden Wirbel einander nicht zu nahe kämen, welch schwieriges Kunststück er mit geradezu meisterhafter Behendigkeit ausführte und so den erst entrüsteten, dann aber ob des seltsamen Schauspiels belustigten Hausherrn samt den Gästen vollauf in Atem hielt, dass sie für nichts anderes Blicke und Aufmerksamkeit hatten als für seine seltene Kunstfertigkeit. Inzwischen aber hatte ein Helfershelfer, eingeweiht in die Pläne seines Auftraggebers, die herrlichen Speisen rasch beiseite geschafft und dafür zu sorgen gewusst, dass sie mit den für die Gesindestube vorbereiteten Gerichten vertauscht wurden, für den Jongleur das Beste und Auserlesenste in ehrfürchtiger Beflissenheit beiseite räumend. Als nun das Schauspiel der die ganze Tafel erfüllenden, wirbelnden Teller, von denen keiner zu Boden fiel und keiner am Nachbarteller zu Schaden kam, lange genug gedauert hatte, da wusste unser Schauspieler mit Blitzesschnelle einen Teller nach dem anderen an die ihm gemäße Stelle mit einem Griff niederzudrücken, so dass im Handumdrehen vor den Augen der aus Staunen und Bewunderung noch gar nicht zur Besinnung gekommenen Zuschauer die Tafel wieder in alter Ordnung und Regelmäßigkeit prangte, worauf die Anwesenden gut gelaunt und dem Künstler Beifall spendend alsbald zu Tische saßen und sich die nunmehr aufgetragenen Speisen trefflich munden ließen, ohne die Vertauschung der Gerichte auch nur im geringsten zu bemerken. Dies Spiel aber gefiel dem Herrn so gut, dass er seinem Jongleur wohlgelaunt gestattete, es seinen Gästen vor jedem Mahl vorzuführen, so zwar, dass unser schlauer Tausendkünstler von da an in gewohnter Selbstverständlichkeit die besten Speisen für sich beiseite zu bringen wusste, mit dem stolzen Hochgefühl seiner Überlegenheit, seinen Herrn täuschend und sich selber das Beste erlistend. Wahrlich sind die Geistesmenschen, die dazu bestimmt sind, die Nahrung, wie sie frisch zubereitet, in den menschenerfüllten Saal hineingetragen wird, aufzunehmen, nicht jenen Tellern zu vergleichen, die vorerst vom Juden in wirbelnde Drehung um die eigene Achse versetzt werden, ehe sie die nunmehr minderwertige Kost in Empfang zu nehmen in der Lage sind? Und hat der Jude auf metaphysischem Gebiete jemals etwas anderes geleistet, als des Arias Struktur dahin zu benutzen, ihn wirbelig und verdreht zu machen, auf dass er seine fassenden Fähigkeiten verliere? Jedenfalls aber ist auch nach dieser Richtung der Ausnutzung und des Missbrauchs metaphysischer Sehnsüchte hin der bewegliche Geist derartig trefflich organisiert, dass der seltsam neue Herkules Zion den arischen Menschen um seine antaioshafte Verwurzelung im Muttergrund durch Verkümmern lassen dieser Wurzeln, durch Hinwegverschiebung vom ursprünglichen Standpunkte, durch Dreh, Wirbel und Rollieren zu bringen weiß, so dass dieser kraftlos, ohnmächtig, ungestaltet die Unterschichte für den Überlegenen abzugeben verdammt ward. Von der ungeheuerlichen Organisation dieses mit satanischer Bewusstheit betriebenen Vergewaltigungsverfahrens macht sich der Arier, der immer noch einfältig glaubt zu leben, indes er längst vom Judentum gelebt wird, keinen Begriff. Und welche Macht der Aberglaube in Zions Händen über die Menschen zu gewinnen vermag, ahnt nur derjenige, der sich das Ineinanderarbeiten der einzelnen Faktoren derart vorzustellen vermag, dass Wahrsagungen und Prophezeiungen aufgrund des Eingreifens irgendwelcher höheren Mächte dem Gläubigen pünktlich das vorausverkünden, was nun durch geschickte Manöver zu Erlebnis und Geschehen des Geprellten in tadellosem Eintreffen alles vorausverkündeten wird. Wer aber an eine Wahrsagung glaubt, die sein Handeln derart beeinflusst, dass nunmehr zufällig Geschehendes als wirklich und wahrhaftig durch Mithilfe überirdischer Kräfte wahr zu werden scheint, der macht eben das, was freche List und teuflisches Komplott ersonnen haben, zum Wunder vorausverkündeter Wahrheit. Eines der hübschesten Beispiele dafür, wie leicht es ist, in ein zweites Leben richtunggebend einzugreifen, wenn Wahrsagerei und ihr entsprechende Gläubigkeit im Spiele sind, mag hier aus dem vortrefflichen Abenteuerroman Stechinelli von Werner von der Schulenburg gegeben sein. Der Held des Buches möchte gerne in die Dienste eines in Venedig befindlichen deutschen Herzogs treten. Er lässt nun diesen Herzog durch Freunde auf eine alte Wahrsagerin aufmerksam machen, begibt sich zu derselben, macht sie mit Wesen und Charakter ihres zu erwartenden Besuchers, soweit es nötig ist, bekannt und befiehlt ihr folgende Prophezeiung an. Wenn jener zu einer bestimmten Stunde mit seiner Gondel an einem bestimmten Platze landen würde, werde ein Jüngling mit einer Melone in der Hand, die fruchtschneidend und langsam verzehrend dastehen. Dieser sei des Herzogs Schicksal. Er werde seiner Zukunft bedeutsam und glückbringend sein, und der Herzog möge an ihn herantreten und ihn unvermittelt fragen, ob er in seine Dienste treten wolle. Antworte dieser, wie aus Träumen erwachend und nach kurzer Besinnung, ja, so sei es der Rechte, und an der Stelle dieses Mannes werde der Herzog einer herrlichen Zukunft entgegengehen.